Kundgabe 5622. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.03.1953. Liebe Gabe Gottes, freier Wille, Barmherzigkeit. Ich will euch nicht zu Schanden werden lassen und trete daher immer wieder euch in den Weg mit meiner Liebe und Gnade. Ihr aber achtet dessen nicht, was ich euch anbiete, und ihr wisset nicht, was ihr euch entgehen lasset. Einmal aber werdet ihr daran zurückdenken und es bitter bereuen, abgewiesen zu haben, was euch beglücken konnte, ewiglich. Denn was ihr jetzt im Übermaß empfangen könnet, was euch meine Liebe ungemessen zuwenden möchte, das werdet ihr einst entbehren, und euch wird es nur beschränkt gegeben werden können, wenn es euch durch liebende Wesen vermittelt wird. Ihr selbst aber besitzet keine Kraft, weil ihr euch auf Erden keine Kraft erworben habt. Die Reue wird gar schmerzlich sein, wenn ihr es erkennet, was ihr abgelehnt habt. Doch ich kann euch nicht zwingen, meine Liebegabe anzunehmen. Ich kann nur immer wieder euch meine Boten zusenden, dass sie euch aufrütteln sollen aus eurem Todesschlafe, den eure Seele hält, wenngleich ihr noch lebet auf Erden. Bald aber wird auch euer Erdenleben beendet sein, und dann wird ein jeder den Lohn empfangen. Ich aber will nichts unversucht lassen, und wo meine Liebe nichts ausrichtet, muss ich Mittel anwenden, die wirksamer sind. Eine Not, die doch noch manchen Menschen dazu bewegen kann, meiner zu gedenken, mich anzurufen um Hilfe. Eine Not, die von Menschen nicht abgewendet werden kann, die sichtlich eine höhere Macht beweiset und der die Menschen daher ausgeliefert sind, auf Gnade und Ungnade. Wo keine Rettung mehr möglich erscheint, will ich noch rettend eingreifen, so ich angerufen werde um Hilfe, auf dass die Menschen glauben lernen an einen Gott der Liebe und Erbarmung, auf dass sie fortan meiner gedenken und von mir zeugen und wieder Menschen gewinnen für mich vor dem Ende. Jede Rettungsmöglichkeit biete ich, um noch einigen wenigen Menschen zu verhelfen zum Leben. Doch bald ist die Zeit vorüber, die ich euch Menschen gewährt habe. Das Ende ist nahe. Und bald ist auch die Gnadenzeit vorüber, da ich in Liebe um euch werbe. Dann tritt die Liebe zurück und die Gerechtigkeit an ihre Stelle. Dann muss ich richten, was ich nicht erretten ließ, weil dann die Zeit erfüllet ist. Amen.